schnell und alle Augen blitzen hell. Der deutsche Bieterbomb und Schlag beschützt die heilige Landesmark. Deutsch wie meine Brust. Die Vaterland magst du ruhig sein, die Vaterland magst du ruhig sein. Deutschland, ja, ein Heldenblut. Die Vaterland magst du ruhig sein, die Vaterland magst du ruhig sein. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Fest steht und treu die Wacht, die Wacht am Rhein. Die Vaterland magst du ruhig sein.